Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei der, letzten Sendung mit dem Nerd. Das ist tatsächlich die letzte Sendung mit dem Nerd. Man will es gar nicht glauben. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd. Und ja, zum 60. Mal hören wir uns an dieser Stelle und tatsächlich zum vorerst letzten Mal. Denn die Sendung mit dem Nerd wird eingestellt nach dieser Folge. Was nicht heißt, dass ihr hier auf diesem Kanal nie wieder etwas über Comics hören werdet. Das geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Dazu sage ich dann aber gegebenenfalls am Ende der Sendung noch was. Ich möchte heute noch mal so eine kleine Sendung machen, um euch mit einer runden Folgenanzahl auch zu verabschieden. Aber weil ich tatsächlich noch so ein bisschen Gesprächsbedarf habe über ein paar Comics, die in dieses Format schön reinpassen. Ich habe heute einen leichten Kaiju-Schwerpunkt, das möchte ich schon mal voranstellen heute. Ich habe dennoch aber im Vorfeld einen Superhelden-Comic. Und zwar ist das von DC aus dem mittlerweile, glaube ich, letzten Jahr, schon ein paar Tage älter, Wonder Woman Conan. Nicht wie fälschlicherweise Wonder Woman Conan, der Detektiv, sondern Conan der Barbar, der ja auch so wunderbar schon von Arnold Schwarzenegger in den 80ern dargestellt worden ist. Ja, und es ist so ein Crossover, wo man denkt, eigentlich hätte das längst mal kommen müssen. Und das gibt's tatsächlich jetzt, geschrieben von Gail Simone und Aaron Lopresti, die beide einen relativ ausgiebig und auch einen sehr guten Run bei Wonder Woman schon hatten und eigentlich wie geschaffen sind, um mal wieder ein Crossover oder eine Story mit Wonder Woman zu liefern. Ich glaube, die Serie lief 2017, 2018 oder irgendwie sowas in Amerika. Gibt's, glaube ich, auch schon seit letztem Jahr auf Deutsch von Panini. Ich habe tatsächlich mal einen Frevel begangen und habe mir die deutsche Panini-Ausgabe bestellt, weil ich die hier im Comicladen, ich weiß gerade gar nicht, war ich im Comic Combo oder City Comics? Ich habe die Läden noch nicht so ganz auseinander. Hier in Leipzig mir besorgt. Ich glaube, City Comics ist der in der Innenstadt und Comic Combo ist ein bisschen weiter draußen. Dann waren wir in der Comic Combo und habe ich mir den da geholt. Tatsächlich mal die deutsche Ausgabe gegönnt, weil sie gerade da lag und ich ein paar Euro in der Tasche hatte, habe ich gesagt, so komm, ich habe mal wieder Lust auf einen Wonder Woman Comic. Ich lese gar nicht mehr so viele Superhelden-Comics, weil mich dieses ständige im Kreis drehen so ein bisschen aufregt, also dieser ständige Wegfall des Status Quos und das Einführen eines neuen Status Quos, nur um dann irgendwann wieder zurückzukehren zu einem, wie auch immer, gearteten Status Quo, um den dann auch wieder aufzubrechen und damit ein halbes oder dreiviertel Jahr zu spielen und das dann doch wieder irgendwo hin zurückzuführen, wo man mal gewesen ist. Das ist ein Kernelement von Superhelden-Comics und das möchte ich nicht mehr. Das geht mir auf den Keks. Ich habe das jetzt irgendwie 10 Jahre lang gehabt. Kann ich inzwischen ganz gut drauf verzichten und ich lese tatsächlich lieber abgeschlossene Geschichten, also Dinge, die für sich selber stehen. Und so ungefähr kann man sich Conan und Wonder Woman hier vorstellen. Also es geht schon tatsächlich um den diesen barbaren Conan, der in dieser sehr martialischen, barbaren Welt eben so vor sich hin barbart. Und der trifft dann eben auf Diana, die er fälschlicherweise im ersten Moment für eine Jugendfreundin hält. Diana kann sich aber im ersten Moment an gar nichts erinnern. Also sie weiß auch nicht, wo sie herkommt. So, wenn man mit ein bisschen Wissen über Wonder Woman und die Amazonen in dieses Comic reingeht, wird man sich schon fragen, was ist mit ihr passiert? Warum hat sie ihr Gedächtnis verloren? Und es ist so eine es ist ein bisschen so ein Roadtrip, möchte ich fast schon sagen. So ein bisschen, na, Roadtrip ist das falsche Wort, weil sie halt nicht auf einer Straße im Auto unterwegs sind, aber es ist so eine gemeinsame Odyssee, die Conan und Wonder Woman hier miteinander verbringen, weil sie werden relativ früh in der Geschichte aneinander gekettet und sind mehr oder weniger gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und da entspinnt sich dann, also hauptsächlich durch Kämpfe vorangetriebener Plot, was manchmal ein bisschen langweilig ist, was aber von Lo Presti immerhin ganz hübsch aus Papier gebracht worden ist. Was die ganzen Cover manchmal ein bisschen fälschlicherweise suggerieren, ist, dass man hier tatsächlich Wonder Woman hat. Das ist nicht so. Also sie hat hier wirklich ihr Gedächtnis verloren. Und kleiner Spoiler, sie kriegt erst am Ende der Geschichte ihr Kostüm. Also erst dann ist sie wieder richtig, richtig Wonder Woman. Und es spielt auch tatsächlich eher in der Welt von Conan und gar nicht in ihrer. Die Amazonen kommen vor und auch so dieser ganze, ich habe mein Gedächtnis wieder, Plot wird nach und nach aufgerollt. Es ist auch für einen Wonder Woman Comic, wie ich finde, relativ blutig. Also hier wird sehr viel geschnetzelt. Das sollte man wissen, bevor man in dieses Comic-Heft einsteigt. Und es ist auch tatsächlich, also man kennt ja so diese Conan-Comics mit dieser Hypermaskulinität von Conan und den leicht bekleideten Damen, die ihm so um die Hüfte geschlungen auf diesen Covern von Frazetta irgendwie dann vor ihnen sitzen und sich ihnen so ein bisschen darbieten. Das ist hier nicht. Also Wonder Woman und Conan sind absolut gleichgestellt in dieser Geschichte, wenn auch die Geschichte nicht besonders tief erzählt ist. Das muss man schon sagen. Es ist eher so eine Abfolge von Episoden und dann doch relativ schnell gelesen. Ich finde die Zeichnung durch die Bank weg großartig. Also Lo Presti hat das durchaus im Griff hier, das alles spannend zu gestalten. Es ist auch sehr düster gehalten, gar nicht so sehr bunt. Ja, für wen kann man es empfehlen? Wenn ihr Conan der Barbar mal gelesen habt, ist das sicherlich was für euch. Ich glaube, aktuell ist die Figur auch wieder bei Marvel angesiedelt. Also hier ist irgendwie das Dark Horse-Logo noch mit drauf auf dem Crossover, weil die Serie zu dem Zeitpunkt eben noch bei Dark Horse erschienen ist. Inzwischen gibt's die Marvel-Ausgaben von Conan, glaube ich, auch schon im Geschäft. Ich habe aber noch nichts davon gelesen. Lo Presti und Gail Simone machen hier aber durchaus einen richtig ordentlichen Job. Es ist keine Superheldengeschichte. Das ist eher eine Barbarengeschichte. Und es ist ein bisschen eine kleine Romanze zwischen den beiden, die aber am Ende des Tages nicht aufgeht. Was auch gut ist, so dass der Kerl am Ende der Geschichte nicht die Prinzessin bekommt im Endeffekt. Also wenn ihr so diese etwas düsteren Barbarengeschichten mögt, dann dürft ihr euch hier mal reinbegeben. Ob man es jetzt als Wonder Woman-Fan gelesen haben muss, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht tatsächlich meine Leseprobe rein gucken, ob es was für euch ist. Zeichnerisch dürfte das auf jeden Fall der Fall sein, eben weil das Wonder Woman Art Team ist. Ich guck noch mal eben, ich lese mal eben die ganzen Kreativen vor, damit das auch fair bleibt. Gail Simone hat's geschrieben, Aaron Lo Presti gezeichnet, Matt Ryan hat's getuscht, hat also die Inks gemacht, dann Tony Avinia und Wendy Broom haben die Farben gemacht, Josef Rother hat's auf Deutsch übersetzt, das ist nochmal ganz interessant, Astarte Design hat's Letter gemacht und dann gibt's noch, ich glaube, Cover von Derek hier, von, sag schon, ich habe vergessen, wie er ganz heißt, Derek Robertson, der auch mit Greg Rucka viel gemacht hat. Und ja, und auch tatsächlich auch Conan Comics gezeichnet hat direkt, was ganz praktisch ist. Und also, wie gesagt, wenn euch das alles in irgendeiner Weise zusagt, dann seid ihr ganz gut aufgehoben. Es ist nicht, also nicht Gail Simons über Wonder Woman Heft, auf das man jetzt irgendwie 10 Jahre gewartet hat. Aber es ist okay. Also man kann es tatsächlich lesen, ohne sich irgendwie hinten überzuschmeißen, weil Conan der absolute Übermann ist, weil das ist ja hier tatsächlich auch nicht nur. Das ist ganz angenehm. Gut, das war's zum Thema Wonder Woman. Ich gehe jetzt so ein bisschen in meinen kleinen Kaiju-Schwerpunkt und tatsächlich rede ich gar nicht so sehr über Godzilla, auch, aber gar nicht so sehr. Mein Schwerpunkt liegt heute tatsächlich eher auf dem Studio Tsuburaya Productions, die so ein, na, Spin-off will ich gar nicht sagen, aber eben von Eiji Tsuburaya gegründet worden sind, der damals mit Ishihiro Honda gemeinsam die Godzilla Special Effects gemacht hat. Und der hat dann eben mit Tsuburaya sein eigenes Studio aufgemacht und dann eben unter anderem Ultraman erfunden. Und um Eiji Tsuburaya geht es nämlich auch in Malers Das Ritual Nikolas Maler. Was ein Comic ist, was ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, weil das tatsächlich eine Sache ist, also das kommt auch nicht wirklich wie ein Kaiju-Comic daher, sondern es ist ein, es ist, also das sind so kleine Karikaturfiguren mit so langen Nasen, sehr stilistisch gehalten, also was man eventuell so von einem Zeitungscomic aus einer deutschen Wochenzeitung oder sowas sich vielleicht erwarten würde. Und Maler ist eigentlich ja, so ein bisschen so dieser Geschichts- und Kunst-Connoisseur, möchte ich ihn mal nennen. Ich habe nicht allzu viel von ihm vorher mitbekommen, das muss ich noch dazu sagen. Und ich hörte, es sei ungewöhnlich, dass er sich dieses Thema annimmt. Und es ist halt keine Geschichte über Kaijus oder über japanische Gummimonster, sondern eben tatsächlich eher wie so ein bebildertes Interview von Eiji Tsuburaya, der hier so ein bisschen seine Philosophie eben tatsächlich präsentieren darf. Und natürlich werden hier auch Szenen aus Godzilla-Filmen, zumindest im Anfang, sehe ich hier Szenen aus Befehl aus dem Dunkel, eben die Aliens mit den Sonnenbrillen und dann aber eben auch späteren Ultraman-Produktionen. Und das Ganze natürlich schön stilisiert, damit es eben nicht aussieht wie Godzilla, aber so ein bisschen ähnlich. Und das ist schon also für einen Kaiju-Fan was ganz Besonderes, eben weil es auch stilistisch so anders ist. Es ist nicht so greifbar, so möchte ich das mal nennen. Es ist relativ simpel gezeichnet, wie ich schon gesagt habe, mit relativ dicken schwarzen Linien und sehr knalligen, fast schon so Pop-Art-Farben, möchte ich es mal sagen, also auch relativ flächig und einfarbig dann auch koloriert. Also eher mit so, ich will jetzt nicht sagen Grundfarben, weil ich habe jetzt hier so ein schönes Türkis oder so ein Petrol, wie man ja eigentlich sagt, hier auf der Seite. Also wenn es dann tatsächlich bunt ist, dann ist es auch knallig bunt. Also immer wenn es dann in diese Filmrealität geht, möchte ich sagen, ist es dann auch bunt. Und immer wenn es so in diese, ja, wir fragen Eiji Tsuburaya mal, dass er erzählt so ein bisschen was über die Herstellungsprozesse, die so ein Kaiju-Film eben mit sich gebracht hat, dann ist es tatsächlich schwarz-weiß. Und also der geneigte Kaiju-Fan wird einzelne Szenen aus Filmen und so aus den bestimmten Kaiju-Tropes von Godzilla und Co. auch wiedererkennen. Und es ist halt schon spannend zu sehen, so, es ist halt, ich finde es spannend zu sehen, wie so dieser Bruch gelingt. Das ist eigentlich wie ein Kaiju-Comic daherkommen sollte, aber dann doch ein relativ tiefer Einblick in die Gefühlswelt des Machers dahinter ist, von Tsuburaya. Ist ein relativ kleiner Band, kostet 14 Euro, ist erschienen bei Reprodukt, also sehr wertig, mit einem schönen Hardcover. Und ich kann es also für einen Kaiju-Film-Fan absolut empfehlen. Ihr müsst euch aber eben mit diesem dicknasigen Cartoon-Zeichenstil so ein bisschen anfreunden. Der ist sicherlich nicht jedermanns Sache oder jeder Leuts Sache. Ansonsten ist das hier wirklich cool. Also das ist sicherlich was für so die Sammlung, die Comic-Sammlung eines Kaiju-Fans meiner Meinung nach unheimlich bereichert. Genau, von Maler, das Ritual. Dann komme ich schon zu meinem nächsten Kaiju-Comic, möchte ich mal sagen, Tokusatsu-Comic aus Amerika, in diesem Fall erschienen bei Night Shining Incorporated. Es handelt sich dabei um Redman von Matt Frank und Gonçalo Lopez, will ich das aussprechen. Da ist ein C mit so einer 5 unten drunter. Ich spreche es wahrscheinlich furchtbar falsch aus. Und das tut mir leid. Ich hätte mich auch vorher informieren können, wie man seinen Namen ausspricht. Habe ich nicht getan. War nicht in Ordnung. Redman ist auch für Tsuburaya. Also ist einer dieser Tokusatsu-Helden. Und Redman ist meiner Ansicht nach was ganz Besonderes. Normalerweise hat man so eine Ultraman-Folge und die geht so 20, 25 Minuten. Wie so ein Anime. die Redman-Folgen, die gehen meist nur so 5 Minuten und lassen so diesen ganzen Spielkram, also die ganzen Spielszenen, den ganzen Aufbau und so weiter, lassen sie weg und zeigen im Grunde genommen nur den Kampf. Zwischen Redman, dem Helden hier, diesem Tokusatsu-Helden, der ähnlich funktionieren soll angeblich, wie Ultraman, auch, also angeblich zumindest, auch riesengroß ist, genau wie die Kaijus. Das Ganze ist aber pro Folge mit einem Budget von, ich glaube, 5,32 Mark gedreht oder sowas. Oder ungefähr 3,50. Ich weiß es nicht. Es ist extrem billig. Also sie haben irgendwo eine Kamera aufgestellt, haben zwei Typen in Kostüme gepackt. Der eine spielt einen Kaiju, der andere eben diesen Redman. Und dann kämpfen die halt gegeneinander. Und das ist mega billig produziert und irgendwie trotzdem kult und schrullig. Und es gibt so ein bisschen das Meme, dass eigentlich gar nicht die Kaijus die Gegner in diesen Serien ist. Es gibt so, ich glaube, über 150 Folgen davon oder sowas. Also es ist richtig immens, wie viele Folgen man davon gedreht hat. Und es ist eben nicht die Kaijus sind, die Bösen sind, sondern eigentlich Redman, weil er diese Monster aus dem Hinterhalt angreift und wegboxt. Und das wird in diesem Comic schon auch irgendwie deutlich. Also die stehen einfach nur rum und machen so das, was sie eben tun. Und dann kommt Redman um die Ecke und haut die kaputt und haut denen den Kopf ab. Und weiß ich nicht, der hat so einen riesigen Stab, mit dem er die dann auch ersticht und dies und das. Und das ist schon manchmal echt strange, weil man über diesen Redman vermutlich, wie es auch in der Vorlage ist, nichts erfährt. Also weder, wo er herkommt, was er eigentlich für eine Motive hat, wieso er gegen diese Monster kämpft, erfährt man hier eben auch nicht so wirklich. Einer der Gründe dafür ist unter anderem eben auch, dass dieses Comic weitestgehend ohne Wörter auskommt. Also vieles davon ist reine pantomimisch dargestellt. Keine Dialoge, wenn überhaupt Dialoge unter den Monstern, was ich ganz spannend finde. Und die unterhalten sich dann in so Piktogrammen, was ziemlich cool ist. Matt Frank ist bekannt unter Kaiju-Fans als ein ziemlich fähiger Zeichner, der, glaube ich, auch Godzilla-Comics für IDW schon gemacht hat. Könnte ich mich jetzt natürlich auch mal wieder... Doch, hier steht es auch nochmal, IDWs Godzilla. Und er bringt das hier also wirklich fulminant und sehr dynamisch über die Ecke. Was ich halt geil finde, es gibt so einen Moment, und ich sagte ja, dass das hier heute nicht um Godzilla gehen wird. Es gibt so einen Moment, wo man glaubt, Godzilla kommt jetzt um die Ecke, und dann ist es aber Jiraz. Denn die Monster, gegen die Redman kämpft, sind alle Mann irgendwelche Zweitverwertungen aus dem Ultraman-Kanon. Und Jiraz ist halt wiederum ein alter Godzilla-Anzug, den man so ein bisschen aufgepimpt hat. Und das ist halt doppelt Meta irgendwie, wenn, weiß ich nicht, so zweite, dritte Reihe Tokusatsu hält gegen, im Grunde genommen einen 1-Euro-Shop Godzilla kämpft oder sowas, keine Ahnung. Es ist richtig schräg. Am Ende gibt's noch mal so ein paar Pin-Up-Galerien von verschiedenen Monstern. Wie gesagt, es sind alles Monster, die man auch aus dem weiteren Ultraman-Kanon eben kennt, also auch dieser Redmon. Das ist dieses etwas durchsbattelig aus der Wäsche guckendes Stachelmonster, dann eben auch dieser Earththron, ein relativ bekanntes Ultraman-Monster. Ich bin mit Ultraman nicht so ganz vertraut, aber viele der Monster kamen mir unfassbar bekannt vor. Allen voran eben auch Black King. Ich habe von Ultraman jetzt nicht so besonders viel gesehen. Das Einzige, was ich so aus diesem groben Kosmos wahrgenommen habe, waren die Kaiju Girls, weil so mega ultra super deform Chibi Kinderserie für Mädchen ist. So ein bisschen superheldig, aber es ist halt irgendwie doch eine sehr, sehr kindliche Serie, die aber eben auf den Ultraman-Monstern basiert. Und neulich, und da wird es hier in diesem Podcast-Network auch nochmal drum gehen, habe ich SSSS Gridman gesehen, was im Grunde genommen auch ein Remix ist von Ultraman. Aber da reden wir in wenigen Wochen schon drüber beim König der Podcast. Halte da mal die Augen offen. Kostet $19, steht hinten drauf. Ich habe es ein bisschen günstiger, 1 Euro gekriegt. Es gibt schon ein zweites Volume. Und es ist so, es ist schnell gelesen. Man kann sich aber an den Bildern wirklich satt sehen. Also die Monster sehen wirklich cool aus. Man sieht bei Redman eben auch hinten den Reißverschluss. Also alle Beteiligten an diesem Comic wissen, was man hier liest. Es ist irgendwie ein Kommentar auf das, was man früher als Serie eben schon gemocht hat. Und Redman ist sicherlich in Bezug auf Tokusatsu eh nochmal ein Spezialfall. So, und als letztes habe ich ein Webcomic, nämlich ein Webcomics, ich habe ein Set Comics namens Gecko-chan bei, das muss ich, oh Gott, bei Maricel Garcia. Das könnt ihr lesen, ganz normal, frei, kostenlos über die Webtoon-App. Ich glaube, das kann man auch über die Seite lesen. Ich lese aber seit längerer Zeit jetzt schon über die Webtoon-App. Und es ist einerseits Comedy, andererseits Slice of Life, wie hier so ein bisschen beschrieben. Und in der Zusammenfassung ist es Learn about the adventures of Gecko-chan, a young dinosaur that lives for the first time in the city and does not control his size and strength. Und Dinosaurier ist eigentlich zu wenig gesagt, denn Gecko-chan ist schon so ein bisschen eine Analogie auf ein Kaiju. Fängt ganz klein und niedlich an, schlüpft aus dem Ei und es ist auch ultra niedlich gezeichnet, so in diesem typischen Webcomic-Stil, aber mit sehr gedeckten Farben. Und es ist wirklich so, ja, wie soll man das sagen? Es ist so ein sehr knuffiges, großes Monster, was aber dann irgendwann entdeckt, dass es noch andere Kräfte hat, als einfach nur groß und knuffig zu sein. Und zusammen mit einem kleinen Mädel, was Gecko-chan so ein bisschen aufnimmt und sich mit ihm anfreundet, erleben die beiden halt tatsächlich so ein bisschen Abenteuer. Und das ist relativ zügig immer gelesen, macht unheimlich viel Spaß, ist sehr, sehr niedlich. Auch da muss man auf den Zeichenstil stehen, das ist sicherlich richtig. Aber es kostet nichts, man kann einfach mal reingucken und ist sicherlich mal ein Blick wert zumindest. Und so als kleiner Kommentar, so als niedliches Kindercomic, möchte ich fast schon sagen, als Kaiju-Kommentar sicherlich gar nicht so uninteressant, wie ich finde. Genau, das könnt ihr kostenlos und legal und alles super von Maricel Garcia bei Webtoon lesen, hat irgendwie auch schon, was habe ich hier, 32.000 AbonnentInnen und ich hab's, feier das auch hart, also ich freue mich auf jede weitere neue Folge, kam jetzt gerade vor 8 Tagen, die letzte Folge, ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo sehen kann, wann die nächste kommt, aber keine Ahnung. Mich freut das, guckt da mal rein, Webtoon ist ohnehin eine super Sache, da findet man eigentlich für jeden Comic-Geschmack was, da gibt's auch Superhelden-Comics, und Sachen auch aus Deutschland. Ich kann immer schön die Pepper Chronicles empfehlen. Das ist so ziemlich mein aktuelles Lieblingscomics und alles, was irgendwie Innescourt gemacht hat. Großartig. Guckt mal in die Webtoon-App rein. Finde ich eine tolle Sache. Ja, das soll es schon gewesen sein für heute. Denn es ist auch so ein bisschen die letzte Sendung, zumindest vorerst. Ich will nicht ausschließen, dass auf diesem Feed nochmal was passiert. Solltet ihr ohnehin nur den Masterfeed abonniert haben, ändert sich für euch gar nichts. Es fallen eben nur die Comic-Sendungen weg. Und das ist mehreren Faktoren geschuldet. Ich sag das demnächst auch nochmal in einer anderen Sendung. Ich habe die Sendung mit dem Nerd immer gerne gemacht, weil ich sie für mich gemacht habe, weil ich ein Sendebedürfnis habe und gesagt habe, hey, ich möchte irgendwo ein Outlet haben, wo ich über Comics reden kann. Und über Comics schreiben habe ich versucht, war mir zu anstrengend und die Leute haben es auch nicht wahrgenommen. Also ich habe eine Zeit lang, fast ein Jahr lang, jede Woche Reviews geschrieben, die kein Mensch gelesen hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir fangen mit dem Podcast an, der fing ja 2013 an. Dann ist Max aus dem Projekt ausgestiegen und es war irgendwie nötig, ein anderes Outlet für Comic-Reviews zu haben. Und allein deswegen ist ja die Sendung mit dem Nerd überhaupt erst gestartet worden. Ich habe das, wie gesagt, immer sehr gerne gemacht. Die Sendung mit dem Nerd ist allerdings eine sehr produktionsaufwendige Sendung, das muss man dazu sagen. Und dafür, dass ich so viel Zeit darin investiere, ich mache da nochmal eine Klammer auf, eine Sendung mit dem Nerd beschäftigt mich in der Regel 2 komplette Nachmittage, was echt heftig ist. Also diese wird ein bisschen schneller gehen, weil ich mir jetzt auch im Nachhall nicht so viel Mühe gebe, sage ich ganz ehrlich, mache gleich Kapitelmarken rein, dann ist gut. 2 Nachmittage, die mich dieses Projekt kostet und es kommt nicht genügend Feedback zurück von euch. Es wird nicht genügend retweetet und wahrgenommen, weil, und das sage ich ganz offen, hier werden keine Panini-Comics besprochen und das wollen die Leute halt hören. Ne? Und das ist manchmal problematisch und ärgerlich, aber ich bin halt keiner von diesen nützlichen Idioten, die sich von Panini mit Review-Exemplaren zuscheißen lassen und das Ganze dann aufnehmen und irgendwie klar machen, was für einen tollen Podcast sie hier machen. Ich lese meine eigenen Comics, habe meinen eigenen Comic-Geschmack und gehe auch nicht nach irgendwelchen Trends. Wenn ich Bock auf eine Comic-Serie habe und ich habe die gelesen, dann rede ich hier darüber. Oder über eine Serie, manchmal ja auch über einen Film. Das ist in der Vergangenheit ja auch vorgekommen. Aber wie gesagt, dafür, dass ich so viel Zeit in dieses Projekt gesteckt habe, kam mir einfach nicht genug zurück. Und das habe ich jetzt tatsächlich so als Konsequenz genommen, zu sagen, die Sendung mit dem Nerd geht zumindest für eine nicht näher benannte Zeitdauer in eine Pause, bis ich entweder weiß, ob ich dieses Projekt weiterführen möchte oder ob ich auf diesem Kanal wieder mal einen Comic-Podcast machen möchte. Das ist sicherlich auch noch möglich. Was demnächst passieren wird, und das wird Ende Februar schon der Fall sein, wie gesagt, wenn ihr den Masterfeed von Nerd Nerd abonniert habt, werdet ihr das sowieso irgendwann zugespielt bekommen. Ab Anfang März wird es ein neues Format hier bei Nerd Nerd geben namens Videomitschnitt. Wie das alles im Einzelnen funktioniert und wie wir uns das gedacht haben, erklären wir in einer Nullnummer Ende Februar. Ich kann aber so viel sagen, auch dort wird es um Comics gehen. Ihr werdet auch dort die Möglichkeit haben, Comic-Reviews zu hören, allerdings nicht mehr in dem Maße, wie es das früher in der Sendung mit dem Nerd der Fall gewesen ist. Comics wird ein Teil dieser ganzen Geschichte sein, aber eben auch nur ein Teil. Und die Gründe dafür und wie dieser Videomitschnitt überhaupt im Einzelnen funktioniert. Wie gesagt, hört euch da mal die Nullnummer an, die erscheint Ende Februar. Und dann solltet ihr eigentlich gut gewappnet sein für das, was euch in den nächsten Monaten und Jahren hier vielleicht auch erwartet, weil ich habe den Eindruck, dass Videomitschnitt das sein könnte, was ich mir mit Nerd Nerd Nerd immer erhofft habe, aber nie richtig bekommen habe. Und auch das sage ich seit 5 Jahren. Wenn ihr diesen Podcast lange genug hört, wisst ihr, was hier gerade passiert. Das ist wieder irgendein Versuch, das Podcast-Projekt in eine Richtung zu kriegen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ihr werdet zumindestens den Start mitbekommen. Und dort wird es eben auch manchmal über Comics gehen, aber eben nicht mehr in dem Maße. Und die Gründe dafür erkläre ich dann auch in der Sendung. Solltet ihr da kein Interesse haben, und auch das ist euer gutes Recht zu sagen, ne, euch hat die Sendung mit dem Nerd gut gefallen und ihr hört jetzt nicht weiter zu, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Treue. Ich habe 60 Episoden dieser Sendung gemacht, mit Special-Folgen, mit Schwerpunktsendungen. Jede Sendung hat mir Spaß gemacht und auch jede Sendung war anstrengend, aber auch alles war okay. Also ich hab das immer gemacht, für mich und gar nicht für andere, und ich habe das immer auch mit viel Freude gemacht und weil es mir Spaß gemacht hat und nicht, weil irgendwo ein innerer oder äußerer Zwang geherrscht hat. Aber zuletzt ist es halt zur Arbeit geworden und das ist ein Umstand, den ich nicht mehr tragen konnte. Wie gesagt, danke für eure Treue, danke fürs Zuhören von ja mittlerweile 60 Folgen Nerd-Sendung, und ja, dann verbleibe ich mit einem hoffentlich auf bald, und wir sehen uns und hören uns in Videomitschnitt und auf wieder Nerd. 赤いあいつ Red Man 燃えるあいつ Red Man アルカ銀河の赤い星から光に乗ってやってきた風を積んだけれどアロー敵にとどめの Red Knife Red HitAkai, aizu, red man, hikaru, aizu, red man, atsui, jishio ga maka ni moete, osoreru mono wa nani mo nai, kaze o tsunda ke red arrow, teki ni todome no red knife, red kick.赤いあいつ Red Man 強 強いあいつ Red Man 赤いあの色勇気の印命を懸けた大抵抗風を積んだけ Red Arrow 敵にとどめの Red Knife Red Kick Red Chop Red Ball Whoa, whoa, whoa, Red Man